Well, listen to me. Das waren Twin Smith, eine Band aus Omaha, Nebraska. Da ist ja bekanntermaßen das amerikanische Indie-Label Saddle Creek ansässig. Genau dort wird auch das Album der Band Alligator Years Anfang Mai veröffentlicht. Is It Me hörten wir gerade eben hier von den Twin Smith. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von Mile Me Deaf. Dann ist Marka Starling dabei, Lord Huron, die Great Lake Swimmers, The Very Best. Und hier Oldies but Goldies, Herman's Hermit. I'm leaning on the lamp. Maybe you think I look a tramp. Maybe you think I'm round to steal your car. But no, I'm not a crook. And if you think that's what I look, I'll tell you why and what my motives are. I'm leaning on the lamppost at the corner of the street, in case a certain little lady comes by. Oh me, oh my. In case a certain little lady comes by. Oh, she's wonderful, she's marvelous, she's fabulous, she's beautiful, and anyone can understand why. I'm leaning on the lamppost at the corner of the street, in case a certain little lady comes by. She doesn't always get away, she cannot always get away, but anyway, I know that she'll try. Oh me, oh my, I hope that little lady comes by. She's not the kind of girl to be late for, but this girl I'd break any day for. I won't have to ask what she's late for. She'd never leave me flat, she's not a girl like that. She She's wonderful, she's marvelous, she's fabulous, she's beautiful, and anyone can understand why. I'm leaning on the lamppost at the corner of the street in case a certain little lady comes by. I'm leaning on the lamppost at the corner of the street in case a certain little lady comes by. Oh me, oh my, in case a certain little lady comes by. Oh, she's wonderful, she's marvelous, she's fabulous, she's beautiful, and anyone can understand why. I'm leaning on the lamppost at the corner of the street in case a certain little lady comes by. Herman's Hermit hörten wir gerade, die ja wohl viel Spaß hatten beim Aufnehmen, zumindest eben noch ein bisschen Gelächter am Ende zu hören gewesen von diesem Song Leaning on the Lamp Post. Herman Hermit ist eine Band, die 64 gegründet wurde und dann auch schon die ersten Singles Ende 64 veröffentlichte. 65 ging es dann richtig los in den ersten Charts-Erfolgen und ja, das ist 50 Jahre her und deshalb gibt es jetzt eine Anthology sozusagen, The Best of Herman's Hermits, The 50th Anniversary Anthology. Das Ganze als Doppel-CD mit jeweils 33 Songs drauf, also 66 an der Zahl. Das sind schon ziemlich viele. Und ja, es gibt auch ein fettes Booklet dazu, was richtig schön gemacht ist und die ganze Story von Herman's Hermits ein bisschen nochmal aufrollt mit allen Plattencovern, mit Interviews, mit vielen tollen, spannenden Bildern von damals. Also wer die Band nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. Es gibt natürlich noch andere ältere Best-of-Compilations, wo vielleicht wirklich nur die besten 10, 15 Songs drauf sind. Ob man die 66 alle braucht, ist eine andere Frage, aber vielleicht als alter Herman's Hermits-Fan auf jeden Fall. Ein weiterer Song von dieser Band, die auch so ein bisschen Teenie-mäßig damals war. Der Sänger, Peter Noon, glaube ich, hieß er, war damals noch 16, als sie anfing. Ja, hier kommen sie mit A Must to Avoid, Herman's Hermits. She's a must to avoid, a complete impossibility. She's a must to avoid, better take it from me. You think she's a prize at the start, prize at the start. But take my advice, play it smart. Just play it she's smart. Nothing but trouble, better cut out on the double before she gets into your heart. She's a must to avoid, a complete impossibility. She's a must to avoid, better take it from me. When you stare into her pretty blue eyes, into there's her no way eyes. To see through her disguise, through her disguise. But don't try to love her, cause you'll quickly discover you're trapped in the web of her lies. She's a must to avoid, a complete impossibility. She's a must to avoid, better take it from me. Her lips look inviting, it's true. Oh yes, but that's lots true. Of other guys have felt like you do. Felt like you she'll do. Build up your hopes, and when you need her the most, that's when she'll say goodbye to you. She's a must to avoid, a complete impossibility. She's a must to avoid, better take it from me. A Must to Avoid, Herman's Hermits, das Ganze von der gerade eben frisch erschienenen 50 Jahre Geburtstags-Compilation. Glückwunsch an dieser Stelle, 50 Jahre nicht schlecht. Die Band gibt es auch immer noch, ob die noch wirklich live spielen und Platten aufnehmen, weiß ich nicht wirklich, aber vielleicht einmal zu Weihnachten für die Familie, ne? So, das wird auch gar nicht schlecht. The Very Best als nächstes, ein Projekt aus schwedisch-malawischen Background. Ich glaube, die beiden Mitglieder hier wohnen in London, aber mit Makes a King haben sie vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Die alten Beats, die sie früher mal hatten, als sie noch mit Radio Clip zusammen Musik gemacht haben, die sind nicht mehr dabei. Stattdessen überwiegt der afrikanische Einfluss hier bei diesem Album The Very Best. Hören wir mit Hear Me. Musik Das war der Song Hear Me vom Album Makes a King. Es hat noch einen afrikanischen Titel, den spreche ich lieber mal nicht aus, weil das würde ich sowieso nicht hinkriegen. The Very Best hörten wir, das ist einmal Johann Hugo und dann Esau Mamvaya, schwedisch-malawisches Duo, die auch schon wirklich seit Jahren Musik machen. Und wie gesagt, das neue Album, bisschen afrikanischer, weniger beatlastig, finde ich eigentlich ganz gut, dass die auch jetzt andere Wege gehen. Und ja, Warm Heart of Africa war damals so der große Hit, da war auch noch Ezra König von Vampire Weekend an den Vocals dabei. Passt ja auch, weil die auch so afrikanische Einflüsse haben und die Stimme dann ja irgendwie ganz gut sich eingliedern konnte in diesen Sound. Jetzt, wie gesagt, seit einiger Zeit schon auf eigenen Füßen. The Very Best hier nochmal zu hören mit Kanyale. still screaming, you can turn it off. But don't stop dreaming as the horns drop down for one more charge at the red cape. A handmade sign on the battleground, it's all lit up and it's burning down. And while we're caught in the screen door, caught in one minute and gone in another. Den Sunday Service. Manchmal bin ich ja selbst überrascht über ja, die Entwicklung, die einige Bands so nehmen, wie zum Beispiel gerade eben gehört die Great Lakes Swimmers, eine Band aus Kanada und deren Kopf ist Tony Decker. Der hat angefangen vor vielen, vielen Jahren und damals eigentlich eher so ganz ruhige, introvertierte Musik gemacht, die so Richtung ja, Folk, Neo-Folk ging. Und auch mal eine Soloplatte gemacht zwischendurch. Und jetzt gibt es das neueste Album der Great Lakes Swimmers, A Forest of Arms, betitelt. Und der Song gerade eben klang noch 1A wie R.E.M. Also Michael Stipe von der Stimme her ziemlich gut nachgemacht. Und auch der Rest, ja, schon so wie eine R.E.M.-Produktion, wie ein R.E.M.-Song. The More Charge, ja, the, nee, One More Charge at the Red Cape heißt dieser Song. Und ja, schon ein Schritt in eine ganz andere Richtung, als das, was er früher gemacht hat. Wie gesagt, ob das hier richtig ist, sei mal dahingestellt. Wir haben nochmal einmal hier die Great Lakes Swimmers mit Expecting You. Something like a storm coming in, a spirit on a higher wind, from the fog and into view. I have been expecting you, expecting you, just ahead of tempest line. Promise you it will be fine. Changes in the atmosphere, reaching for my rosary, my soul to keep. Can you hear me clear? Singing little melodies, What's in your mind appears upon your face. The crashing spring pours out the life we have to live. The river flows through us and all we have to give. Ruhige Musik hier gerade eben zu hören gewesen beim Sunday Service. Das war Marcus Starling mit seinem Fire of Laughter. Flower of Laughter, so muss es heißen. Marcus Starling, das ist ein ziemlich spannender Typ, wie ich finde. Heißt der Chris A. Cummings. Hat früher mal Musik gemacht als Mantler. Damals eher so ein bisschen ja elektronisch, Soundscape-artig, aber auch mit ganz viel Pop dabei irgendwie. Und das Projekt hat er inzwischen ad acta gelegt und mit Marcus Starling was Neues am Start. Und das Album Rosie Mays ist vor gut ein, zwei Wochen erschienen und ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Vor allem, wenn ihr den nächsten Song hört, wisst ihr auch warum. Für mich so der Song bisher des Jahres 2015, Husbands von Marcus Starling. Last weekend turned into a week. They drank and sang, turned into a 20-minute scene. Yeah, yeah, turned into a 20-minute scene. It's in all the awkward pauses, the false starts and stutters, the overlapping words that go by quicker than a flutter. Then their husbands, husbands, husbands. Somehow It's all the stunted bravado crying out between the singing. Takes a real aficionado to hear the truth they're bringing. Now their husbands, their husbands, husbands, husbands again. Their husbands, husbands, husbands again. Their husbands, husbands, husbands again. Questions. Did they forge a new path as if their own was not the best one? They came back to be husbands, their husbands, husbands, husbands again. Well, I'm giving up on the sublime, and I'm giving the ridiculous a try. Yes, I am. Das ist nicht ein großartiger Song. Husbands hörten wir von Marka Starling, alias Cumming. Chris A. Cummings heißt. Er kommt aus Toronto und ja, die Musik, die er hier veröffentlicht auf dem Album Rosie Mays, ist schon ja teilweise ein Tick älter. Gesammelte Werke zwischen 99 und jetzt. Und ja, es hört sich auch ziemlich unterschiedlichst an, gerade eben so ein bisschen, sag ich mal, 70er Jahre Sound mit ganz viel Wurlitzer Piano dabei und wirklich ganz, ganz voll gemacht. Sehr soulig sein Gesang, sehr poppig, aber auch irgendwie die Melodien, die er so macht. Und hier Rosie Mays, das Album von Marka Starling, ist wirklich ziemlich gut. Also eben der Song war schon der Übersong da drauf, die anderen können nicht so ganz mithalten. Trotzdem eine ganze Vielzahl an Songs, die man hier spielen könnte in der Sendung. Noch einer gibt's jetzt hier mit Painful Spring, Marka Starling. When the spring wrenches open the winter, and love and hate no longer matter. When the prelude finds its sequel, and the evening turns to dawn. Do you find it's not for nothing that no will will stop the turning? When the seasons die and in their turn are born, don't turn away, turn your face to face the painful games. What's done is done, the dreams you thought you would become. Fine phrases. take your place among the spring green trails. What's lost is won. The games you played before are done. Fading waters of evaporating raindrops. It's painful, it's painful, it's painful. Das war der Song Painful Spring von Marcus Starling. Irgendwie so eine große Hommage an Robert Wyatt, wie ich finde. Tolle Platte hier, Rosie Mays. Das Ganze ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Dazu, wie gewohnt, mehr zu hören und nochmal nachzulesen unter sundayservice.de, die Homepage eures Vertrauens. Na, so viel Wohlklang gibt es hier jetzt etwas neusiger zu mit Mile Me Deaf. Die Band kommt aus Österreich, veröffentlicht diese Woche mit Eerie Bits of Future Trips ihr neuestes Album. Hier kommen sie mit Digital Memory File. Can you rearrange every single step? Das waren Mile Me Deaf mit ihrem Digital Memory File. So digital klang das doch gar nicht eben hier, dieses Stück Musik vom neuesten Album Eerie Bits of Future Trips. Mile Me Deaf, das ist das Projekt von der Wiener Underground-Ikone Wolfgang Möstl. Der hat schon als 20-Jähriger Musik gemacht, damals noch als Sänger und Gitarrist bei Killed by 9 Volt Batteries, die Band inzwischen aufgelöst. Mile Me Deaf, eigentlich immer so ein Solo-Projekt von ihm gewesen, jetzt wahrscheinlich sein Hauptaugenmerk. Und ja, auf der neuen Platte klingt er schon so ein bisschen wie Steve Malkmus und seine Pavement-Band damals in den 90ern, also schönster, wie sagt man noch, Slacker Indie-Rock. Und die Band hier, oder Mile Me Deaf zumindest, kann dort nahtlos anknüpfen an die Musik von Pavement. Hier nochmal ein Song von ihnen, Extended Fraud, Mile Me Deaf. What's it coming over, check this plane, watch it, cause I'm into another speed. No grease, you can't resist the system, nature leaks, so try to recognize the leak. And you're feeling kinda dull at the aftermath, cause the seeds are dead before the spell. Yeah, this is the extent. Mile, Midef machen hier einen auf Pavement 2.0. Mile, Midef hörten wir gerade mit Extended Fraud, das Ganze vom neuesten Album Eerie Bits of Future Trips. Eine neue Platte, das zweite Werk gibt es auch von Lord Huron. Vor, weiß ich gar nicht, 3 Jahren muss es gewesen sein, gab es mit Lonesome Dreams damals das Debütalbum der Band, die dann damals so ziemlich folkig waren, ganz im Stile der Fleetwood Foxes mehr oder weniger klang. Jetzt gibt es mit Strange Trails den Nachfolger und ja, die alten Folk-Wurzeln wurden abgeschüttelt. Leider muss ich sagen, weil die Platte irgendwie dann doch ein bisschen unspannend klingt. Lord Huron hören wir hier mit Dead Man's Hand. Goodbye. but you're never gone, never gone, never gone. That's how I know that you're never gone, never gone, never gone. Das war Denai Moore, eine relativ junge, gerade mal 22 Jahre alte Sängerin und Songwriterin aus London, die vor ja, gut 3 Jahren ihre ersten Songs ins Netz gestellt hat, so demomäßig. Und jetzt ihr Debütalbum veröffentlicht. Elsewhere heißt das. Und ja, das Ganze ist relativ rudimentär aufgenommen. Gitarre, Gesang, mehr brauchst du eigentlich nicht für ihre Songs. Elsewhere hörten wir. Nein, Never Gone hieß der Song von dem Album Elsewhere. So rum heißt das Ganze von Denai Moore. Ich glaube, der Dame steht eine große Zukunft bevor. Das war das Sunday für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Den Rauschmeister macht heute H. Hawkline vom Album In the Pink of Condition. Kommt er hier mit Modion.